Morning, friends. Guten Morgen, Freunde. Look. Schau. Here's what 1 Peter tells us in chapter 3 and verse 15. Hier ist, was 1. Petrus uns sagt in Kapitel 3, Vers 15. But sanctify the Lord God in your hearts. Haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. You know, the word Lord here is the word kurios, yes. which means that the guy who is in control of your life. Das Wort für Herrn hier ist das Wort Kyrios. Was bedeutet, dass der Herr Kontrolle über dein Leben hat? So he is the master of your life. Er ist der Meister deines Lebens. So the Bible doesn't just tell us that we should give Jesus a special place in our hearts. Die Bibel sagt uns nicht nur, dass wir Jesus einen speziellen Platz in unseren Herzen geben sollen. But the Bible goes a step further. Die Bibel geht einen Schritt weiter. He's telling us that the special place that Jesus needs to have. Sie sagt, dass der spezielle Platz, welcher er haben muss, it's the place where he needs to be the absolute Lord. Er darüber der absolute Herr sein muss. That we suddenly give him the place where we are not in. We are not like on the driver's seat, but he is. An diesem Platz sind wir nicht auf der Fahrerseite, sondern er ist es. You know, where we live all day long pleasing the Lord. Wenn wir den ganzen Tag lang so leben, um ihm zu gefallen, once we understand how serious it is and what consequences this has on many other people, wenn wir verstehen, wie ernst dies ist und welche Konsequenzen dies für viele andere Menschen hat, we will be very careful to make sure that the Lord is always sanctified in our heart. Werden wir sehr vorsichtig sein und sicher gehen, dass der Herr immer in unserem Herzen geheiligt wird. Do you know, the Bible says in Proverbs 8, verse 13, die Bibel sagt in Sprüche 8, Vers 13, it says, the fear of the Lord is to hate evil. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. If the Lord is truly the one who is in your heart has a special place. Wenn der Herr wahrlich der ist, der in deinem Herzen ist und diesen speziellen Platz hat, you will hate evil. Wirst du Böses hassen. You will walk in a way that you are always honoring to him. Dann wirst du auf eine Art leben, damit du ihm immer die Ehre gibst. We have to stop using the Bible for more revelation and more knowledge only. Wir müssen aufhören, die Bibel nur dafür zu gebrauchen, um mehr Offenbarungen und Wissen zu bekommen. We have to use the Bible for more revelation. More knowledge and obedience to the revelation knowledge that we have. Wir müssen die Bibel nutzen, um mehr Offenbarungen und Wissen und Gehorsam zu bekommen gegenüber den Offenbarungen und dem Wissen, das wir haben. How is the Lord being sanctified in your heart when you don't do what he tells you? Wie kann der Herr in deinem Herzen geheiligt werden, wenn du nicht das machst, was er dir sagt? That means he does not have a special place. Das bedeutet, dass er keinen speziellen Platz hat. You know, many years I made this choice. Weißt du, vor vielen Jahren traf ich diese Entscheidung. Every single time. Jedes einzelne Mal. That I understand and see something from the Word of God and my life doesn't fit that. Wenn ich etwas vom Wort Gottes her verstehe und in meinem Leben das so nicht ist. I will never, never, never try to change the Bible and try to make it change that fits my life. Werde ich nie versuchen, die Bibel zu ändern und es so drehen, dass es in mein Leben passt. But my life has to change. Aber mein Leben muss sich ändern. That's how the Lord becomes sanctified in our hearts. So wird der Herr in unseren Herzen geheiligt. The great author C.S. Lewis. Der großartige Autor C.S. Lewis. Look what he wrote. Schau, was er schrieb. This is probably hard to translate, but Daniel can do all things. Das ist vermutlich schwer zu übersetzen, aber Daniel kann alles tun. He can even translate when he's asleep. Er kann sogar übersetzen, wenn er schläft. So here's what C.S. Lewis says. Folgendes sagt C.S. Lewis. Christ says, give me all. Christus sagt, gib mir alles. I don't want so much of your time. Ich will nicht so viel von deiner Zeit. I don't want so much of your money. Ich will nicht so viel von deinem Geld. Not so much of your work. Nicht so viel von deiner Arbeit. I want you. Ich will dich. I have not come to torment your natural self. Ich bin nicht gekommen, um dein natürliches Selbst zu quälen. But to kill it. Aber um es zu töten. I like that. Ich liebe das. Because death is better than torment. Denn Tod ist besser als Qual. And then he continues to say. Und dann fährt er fort. No half measures are any good. Halbe Sachen sind nicht gut. I don't want to cut off a branch here and a branch there. Ich will nicht hier einen Ast abschneiden und dort einen Ast abschneiden. I want to have the whole tree down. Ich will den ganzen Baum gefällt haben. Hand over the whole natural self. Übergebe das ganze natürliche Selbst. All of the desires which you think innocent. Alle Wünsche, die du als unverdorben betrachtest. As well as the ones that you think wicked. Und auch die, von denen du denkst, dass sie böse sind. The whole outfield. Alles, was dich ausfüllt. And I will give you a new self instead. Und ich werde dir dafür ein neues Selbst geben. In fact, I will give you myself. Tatsächlich werde ich dir mich selber geben. My own will shall become yours. Mein eigener Wille soll deiner werden. Once you come to this place, wenn du dort angelangt bist, that's when the Lord your God has been sanctified in your heart. Dann wird der Herr dein Gott in deinem Herzen geheiligt. Suddenly you've come to this radical decision. Plötzlich kommen wir zu dieser radikalen Entscheidung, that unless he has this central place, the very special place in your heart, Christian life makes no sense. Dass, wenn er nicht diesen zentralen Platz, diesen sehr speziellen Platz im Herzen hat, das christliche Leben keinen Sinn macht. I'm gonna say what I've said so many times. Ich sage, was ich schon so oft gesagt habe. Jesus, in fact, Jesus kam eigentlich. He did not just come to deliver you from your sins, he came to deliver you from yourself. Nicht nur um dich von deinen Sünden zu befreien, sondern er kam, um dich von dir selber zu befreien. Think about this. Denk darüber nach. The real problem has been us. Das wirkliche Problem sind wir. Therefore, the only place in our heart that has this special, the only one that has this special place in our heart has to be the Lord your God. Deswegen muss der einzige, der diesen speziellen Platz in unserem Herzen hat, Gott sein. Sanctify the Lord God in your heart. Heilige den Herrn Gott in deinem Herzen. Guys, I hope you enjoyed this series. Leute, ich hoffe, dass du diese Serie genossen hast. We'll be back tomorrow. Morgen sind wir wieder zurück.